sagen. Ich mache noch was. Ich das machen. Aber mach dann, wenn mit Extensions noch bei denen, wenn es voller aussieht. Ja. Die können, also hast du bezahlt, dass einer von den Hefenmeile dabei hat? Wieso sollte ich? Was hatte, wie heißt immer Jule eigentlich? Jule, das war noch Rasterlocken. Oder? Keine Ahnung. Ja, doch, die hatte Rasterlocken. Keine Sorge, jetzt weiß ich das auch bei ihr. Findest du? Weil, waren das mit ihren Naturhaaren gemacht, oder? Ja, ja, ja, keine Ahnung. Ach, voll krass. Ines hat das auch. Wer? Ines. Ich hab's auch relativ also, schnell bereut. Hat, die hatte Braids, oder nicht? Keine Ahnung, was ich sag. Wie hat sie das bereut? Auf dem Bildern sah die immer nicht so glücklich aus. Die hatte Braids, Ben. Wo ist der Unterschied? Nein, ich glaube nicht, dass Julius Haar geflochten war. Braids sind geflochten. Ach, stimmt. Siehst du, das sind die Haare, die rausstehen, die packst du mit den Haaren da rein. Und du hast mehr Wachs auf dem Kopf. Ich habe auch Schiss, ne, dass ich irgendwann noch okay. Was war denn nicht? Erst irgendwann? Wenn ich noch ein paar normale Haare drinne. Ich würde das bei dir mit Extend machen, weißt du? Schon, aber ich habe das. Bitte? Ich habe halt Schiss, weil ich immer so aussehe. Keine Ahnung. Ich habe gefunden. Ich bin mich auch. Oder so. So. Hätte er sich das selber machen lassen? Also hat er das selber gemacht? Der hat aber danach noch so Dinge reingetan. Was hat er denn gemacht? Gott. Will ich da so aussehen, dann... Ja, mach, lass das im Afro-Shop machen. Und dann die Velcar, die werden am Anfang ein bisschen abstehen, aber dann musst du ja ein bisschen wieder runtertragen. Mit einer Cap oder sowas. Ein, zwei Tage lang. Muss ich eine Cap tragen? Ja, dann legen die sich halt. Scheiße aussehen, trägst du weiter die Cap. Was ich alles hab. Zum Glück Sommer. Kannst du den, ich weiß das nochmal. Ich kann sie rauskennen. Das Lustige ist, wenn du deine Haare dann abrasierst, kannst du die Dreads behalten. Sicher doch. Ja, kannst du einfach abschneiden behalten. Ach so, ja. Was ist denn, wenn ich also ich würde mir Kabel, es geht mal anders. Dann liegt hier nochmal. Ich darf durchstecken und durchziehen. Ja, ich habe es bloß zu grob gemacht. Hat sich die selber gemacht? Die das gerade macht? Keine Ahnung. Wollen wir einen Afro-Shop? Ja, an der Victoria-Brücke. Ist der gut? Ich würde den okay. Machst du drin? Ja, muss ich. Cool, ich bin fertig. Guck, ich mach meinen Platz aus. Und manchmal ist es leider so, dass ich auch Sie hat Extensions dran. Oh, warte mal kurz. Tut euch weh, Mann. Sieht besser aus. Sieht gut aus, Berlin. Wieso? Sie sind auch nicht zusammengefasst. Sieht gut aus? Mhm. Ja, die müssen einfach nur sauberer gemacht werden, sag ich mal so. Und konnte ich ja regelmäßiger. Und hier oben noch, ne? Ja, da mach ich die gerade. Schlechtet das jetzt aus? Mhm. Ja, die schneidet das auch. Also die, ich habe es hier, glaube ich, schon mal geguckt. Die hat halt Extensions teilweise drin. Also Faker und flechtet das halt immer rein. Muss man das jede 6 Wochen neu machen? Nein, ihr macht das einfach nur 6 Wochen neu. Es gibt Leute, die tragen ihre Dreads 2 Jahre. Bloß, und wenn du die dann aufmachst, kannst du dich erwarten, dass deine Haare noch da sind. Sind noch frisch kaputt, ne? Ja, du kannst sie direkt abrufen, wenn du die 2 Jahre dran hast. Ohne irgendwas, klar, dass sie dann halbwegs tot sind. Die hat komische Tracks. Wo ist Ami? Ist hier hin? Das gute Beispiel beim Rausmachen von Dreads. Drei Minuten geht gut. Du bist noch 5%. Ich weiß. Aber bevor du die Jets machen lässt, machst also vor allem bei so einem Beratungstermin. Wo kann ich das machen? Soweit ich weiß, Abwaschab oder für sogar vielleicht normale Friseure. Guck mal im Internet, vielleicht ist in Köln so ein guter Laden. Nach einem Jahr ist es endlich geschafft, mich dazu zu überreden. Ja. Ich hab dir von Anfang an gesagt. Besonders, ich habe sie nicht einmal gesagt, ich habe sie bestimmt in diesem Jahr viermal gesagt. Ja. Ja, ich glaube, das so. Wenn das ist nicht weh. Das kannst du so machen. Oh mein Gott. Was? Krass aus. Sieht gut aus. Hab. Wenn du so nach Hause kommst, was hast du gemacht? Haben deine Eltern noch dagegen? Nein, die ist ziemlich egal. Ich habe meine Mutter so ein Bild geschickt. Ja? Ja. Was meinst du denn? Okay, ja, es geht, weil ich habe so gesagt, ich mache Dreads. Habe ich mir so aus Spaß gesagt, so noch nie im Leben. Habe ich das geschickt, hat die gesagt, ey, es sieht so gut aus. Ich nachziehen sollen. Keiner von uns hat sich überhaupt geguckt. Was ist das? Oh. Superman. Das ist das Einzige, was ich ernst habe, dass ich eh so wenig Haare habe und bin mit 30.000 Rossbeinen. Naja, wenn du die herausmachst, werden natürlich ein paar Haare rauskommen. Kennst du dieses Mädchen von unserer Schule auf... ja, die in der ein oder zwei über uns. Nein, nein, die nicht. Eine unter uns. Eine unter uns? Oder zwei unter uns. Die... Unter uns ist die unter Dreadlocks. Die hatte immer so Dreadlocks. Nee, fast immer noch mal, stimmt. Da standen überall diese Haare so hässlich auf. Hat die Spaß? Nein. Ja, okay. Was macht sie dann so? Keine Ahnung. Nichts passiert. Ich bin egal, als Leon's Bett. Und es dein Bett wäre, wäre es mir egal. Dankeschön, Baby. Bitteschön. Ich hab dein Haar an der Hand. In 5 Stunden gehen wir los. 5 Stunden? Ja. Den Sommer von gerufen. Ja, so ist es voll schön. Ich weiß noch gestern, als du meintest, ich bin froh, dass ich mitgekommen bin. Ja, das wirst du in 5 Stunden auch sagen. Fertig? Nein. Ich habe die Hälfte jetzt viel noch, damit kein hinteren Horror. Sie haben bloß nicht geschnitten. War ein Fehler, ich weiß. Also kürzer schneiden können, aber nicht so kurz. Oder schon? Ich weiß nicht, diesen Geist. Sie haben ja schon 200. Ich finde eher verstörend, wenn sie einem zuguckt, wie man sich umzieht. Guckt ihr euch zu? Ja, ich bin auch verstörend. Ob es danach vielleicht nicht doch was zu essen gibt, aber nee, der ja, aber mein Geld war auch oben. Falls ich überhaupt, ich habe auf dieser Fahrt überhaupt kein Geld benutzt. Bisher. Ich habe wahrscheinlich Geld dabei, aber ich habe es, wenn ich gucke. das ist in diesem Mensa-Möffchen, mein Mensa-Chip ist da auch noch drin. Der für die Schule. Was hat die Schule mit hier zu tun? Ja, ich habe vergessen, es rauszunehmen. 72% Akku habe ich schon, Gott sei Dank. Habt ihr kein mobiles Internet? Ja. Habt ihr euch WLAN gekauft oder habt ihr mobiles Internet? Ich hab beides, aber mein Highspeed ist weg, deswegen hab ich gekauft. Mhm. Die Tür zu machen. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich glaube wegen. Das war vor ein paar Stunden, aber. Das war wegen den Amis. Wegen den Schwarzen. Achso, ja, ja. Ah, ja. Wegen The Weeknd. Ja, wegen dem mache ich mir jetzt Dreads. Arschloch. Jetzt mitten dran. Ja. Hast du jetzt deine Musik gehört? Nee. Was du noch? Muss jetzt auch Dress mal los? Wahrscheinlich nicht. Aber. Cool. Ja. Boah, das lang. Ich könnte aber hinten nicht so viel machen. Meiner Meinung nach nicht mehr an die, also nicht mehr die Lehrer sollte, aber sonst ist gut. Respekt. Hm? Respekt. Ja, Respekt. Oh, ich habe 3% offen. Mhm. Ist hier irgendwo ein. Habt ihr verlängert? Armin, können wir vielleicht. Hier. Hat Leon hat ganz recht gemacht. Das ist aber Lightning. Ich gehe meine Akkordeon. Das ist nicht meine Flasche. Das Baby's Beauty Glass. Ich dachte gerade eben, dass der Baby's Beauty Glass. Weil die diese Musik klingt. Was macht ihr denn wirklich dort? Das war jetzt wirklich schön. Ja, was mit der Locke los? Was hast du mit der getan? Warum ist sie so? Willst du den ersten beiden Tagen Make-up haben? Nein, also ich bin mir nicht sicher, wie es sein wird, aber ich denke mal, dass sie so ein bisschen abstellen werden. Das heißt ein bisschen so? Genau. Ich sag immer. Ja. Ich denke mal, du musst die Pons ansetzen, anfangen. Da hinten geht das so gut, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also frag mal, ob die Affe Leute gleich machen. Ich auch an. So, ja, das ist okay. Nee, ist das Ding überhaupt angeschlossen? Das ist angeschlossen. Aber das ist an. Nee, nein, nein, jetzt ist es an. Das Teil war aus. Ihr habt im Ernst ein Verlängerungskabel an ein Verlängerungskabel geschlossen. Tja, wir haben nur einige Steckdosen. Ja, das ist halt eine Jugendherberge. Luxus gibt es hier nicht mitgeliefert. Ciao. Zahnbürste. Wie nee, lange, ich verstehe nicht mehr, halt so lange auf diese Sache. Okay, ich würde vielleicht nochmal Adi oder so. Was würde, wie der das hat. So, meinst du? Was? Auf die Seite? Ja, auf die Seite. Nee, einfach auf die Seite. GPS. Was steht da immer? Nein, nein, der ist auch